ich habe wirklich ganz stark so einen psychischen Schmerz wahrgenommen, der einfach jede Minute, jede Sekunde unaushaltbar gemacht hat. Ich bin oft morgens raus, als ich dann wach war und habe gesagt, Mama, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Im Zug höre ich mir noch einmal das Gespräch mit Kim an. Vor einigen Wochen haben wir in Bremen stundenlang miteinander geredet. Ich versuche zu begreifen, wie es ist, wenn man sich leer fühlt. Keine Freude mehr spüren kann. Wenn das Leben nicht mehr lebenswert erscheint. Nun bin ich auf dem Weg zu Kim. Nach Lingenfeld, in der Nähe von Speyer. Sie holt mich am Bahnhof ab, will mir zeigen, wo sie aufgewachsen ist. Ich werde ihre Familie kennenlernen. Mama, ich kann nicht mehr. Wenn junge Menschen unter Depressionen leiden. Nächste Station, Lingenfeld. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Guten Morgen. Morgen. Ja, dass die Deutsche Bahn pünktlich ist, das ist schön. Feature von Charlie Kowalczyk. Wie viele Einwohner hat der Ort eigentlich? An die 6.000. Ja, hier aufgewachsen, gelebt bis zu meinem 19. Lebensjahr und dann jetzt seit knapp einem Jahr, ein bisschen mehr. Auch mittlerweile schon wohne ich wieder hier. Mal sehen, wie lange noch. Kim ist 23. Im Januar 2019 wanderten wir gemeinsam in der Pfalz, am Hambacher Schloss, der Wiege der deutschen Demokratie, zum Kennenlernen. Danach entschied sich Kim, mir von ihren Depressionen zu erzählen. So, das ist die katholische Kirche. Und wir fahren jetzt auch gleich hier rein und gehen ins Pfarrheim. Also wir haben hier die Räumlichkeiten von der KJG, also der katholischen jungen Gemeinde, mit dem Jugendverband. Und ja, kann ich erstmal zeigen. Samstagmorgen. Kim wirkt entspannt, fast ausgelassen. Jetzt aktuell wird die 72-Stunden-Aktion geplant. Ich muss erstmal schauen, dass ich den richtigen Schlüssel finde. 72 Stunden lang soll in Deutschland die Welt ein Stückchen besser werden. Sind im Moment auch schon bei 80 Kindern, 80 Anmeldungen. Genau, und da wird dann immer eine soziale Aktion stattfinden. Aber eine soziale Aktion des Bundes der deutschen katholischen Jugend und seiner Verbände. Kim hat sich schon als Jugendliche in der katholischen jungen Gemeinde engagiert. An den Wänden entdecke ich ein Foto von ihr aus dieser Zeit. Es gibt von der KJG auch Gruppenleiterinnenkurse und da bin ich jetzt schon seit ein paar Jahren dabei und ja, habe jetzt auch wieder nach Ostern einen Kurs und freue mich da sehr, weil das immer eine schöne Veranstaltung ist. Ortswechsel. Wir fahren in eine Anliegerstraße. Häuschen neben Häuschen, dahinter Gärten, davor Garagen. Kims Zuhause. Nur wenige Meter entfernt fließt der Altrhein. Eine Idylle. So. Herein. Kim stellt mir ihre Eltern und ihre beiden jüngeren Schwestern vor. Zwillinge. Ihre Mutter hat gekocht. Wir sitzen zusammen, essen, reden und lachen. Also das ist wirklich schon jahrelang. Als bei Kim die Depression ausbrach, war es nicht nur für sie, sondern auch für ihre Familie nicht einfach. Total schwierig, weil die ja erstmal meinten, raff dich mal auf und so weiter. Weil die wussten ja auch nicht, was los war zu dem Zeitpunkt und konnten da auch wenig mit umgehen. Ja, solange da ja noch keine Diagnose steht, hat man ja keine Ahnung, ob ich jetzt einfach nur faul bin oder sonst irgendwas, sag ich mal. Ja, meine Schwester hat es letztens gut gesagt. Also ich habe ja zwei jüngere Schwestern und sie hat dann gemeint, ja, was glaubst du denn, wie du warst da? Du warst wie eine kleine Schwester für uns. Ja, war wirklich wie so ein kleines Kind in der Zeit auch. Die erste depressive Episode dauerte bei Kim 6 Wochen. Für Kim und ihre Familie eine Ewigkeit. Geduld hatte meine Mutter mehr, auf jeden Fall. Obwohl sie dann auch irgendwann mal gesagt hat, okay, jetzt reicht's, ich kann nicht mehr zuhören. Weil irgendwann kommt zu der Punkt, wo sich, glaube ich, jeder, weil es einfach nur menschlich ist, auch abgrenzen muss. Da kann ich auch nicht helfen. An manchen Tagen zog sie sich völlig zurück. Aufstehen, duschen, rausgehen. Kim war alles zu viel. Ich will eigentlich den ganzen Tag nur schlafen. Einfach nur, ja, um irgendwie die Zeit zu überstehen. In der Zeit war ich nur am Denken. Das war wirklich ganz schlimm. Denken, grübeln, also wirklich krankhaftes Denken, Nachdenken über Situationen. Ich bin, glaube ich, meine ganze Vergangenheit durch und habe an allem meine eigene Schuld gesehen, was passiert ist und alles, ja, auf eine Art und Weise gesehen, dass ich überall den falschen Weg eingeschlagen habe und so, ja, vor allem, dass ich auch dachte so, ja, ich habe alle Leute um mich rum verarscht und eigentlich, ja, bin ich überhaupt nicht lebenswert und mich mag doch eh keiner und so weiter. Ich habe das doch gar nicht verdient, dass es bei mir irgendwie weitergeht. Mir war das schon bewusst, dass ich eine Last bin, glaube ich. Und ja, das Gute ist, dass es quasi meine Eltern waren, wo ich noch wusste, okay, denen kann ich zur Last fallen oder meinen Geschwistern, die mir auch gesagt haben, sie sind für mich da, sodass ich da jetzt keine Angst haben musste, ich bin eine zu große Last. Die Depression kam schleichend, ging und kam wieder. Kim fragte sich, was geht da in mir vor? Warum eigentlich ich? Und fand keine Antworten. Beim ersten Mal, wo ich sowas erlebt habe, eine depressive Episode, das war noch in der Schule, in der Oberstufe. Da war das noch nicht ganz so, ja, extrem, dass es sich über Monate gezogen hat, aber schon über Wochen, wo ich dann auch regelmäßig ein paar Stunden gefehlt habe. Und ich auch gemerkt habe, okay, es macht sich auch an meinen Noten irgendwie bemerkbar. Es hat mich so viel Kraft gekostet, irgendwie in die Schule zu kommen. Also einfach nur aushalten und durchquälen. Leichte depressive Verstimmungen bis hin zu schweren depressiven Störungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Etwa 3-10% aller Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren erkranken an einer Depression, schätzt die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Obwohl so viele darunter leiden, gibt es noch zuhauf ahnungslose Ärztinnen und Ärzte. Ich bin zu meinem damaligen Hausarzt gegangen, habe ständig irgendwelche Bluttests machen lassen, überprüfen lassen, ob irgendwelche Werte nicht richtig sind oder ob sonst irgendwas ist und mich erstmal zu dem Facharzt zu überweisen, also zu einem Psychiater, der erstmal eine Diagnostik machen kann. Das ist damals nicht passiert. Ich bin danach nicht mehr zu dem Hausarzt hin. Ich habe dort keinen Fuß mehr reingesetzt, weil ja, meine Probleme offensichtlich nicht ernst, also nicht ernst genug genommen wurden. Ich mache einfach nur den Bass hier, weil den Rest kannst du machen. Oder? Okay. Ja, das geht vielleicht. Okay. Fangen wir mal an. In der Familie spielen alle Akkordeon. Kim und ihre Schwester Christine improvisieren einen Tango für mich im Wohnzimmer. Okay, jetzt war's gut, außer da. Ja. Ich spiele das Akkordeon mit der Pianotastatur. Gibt ja diese zwei verschiedenen. Man hört ja oft so umgangssprachliche Begriffe wie Schiffer, Klavier oder sonst irgendwas. So nenne ich es natürlich nicht. Genau, was ist das Akkordeon, das viele doch leider mit Volksmusik, manche auch mit schöner Musik wie Tangos oder Musette verbinden, ist aber wirklich ein sehr vielfältiges Instrument, auf dem man quasi alle Stilrichtungen auch spielen kann. Kims Mutter erzählt vom Benefizkonzert des Akkordeonvereins Accordimento Lingenfeld im vergangenen Jahr. Der Erlös von 700 Euro ging an die Deutsche Depressionsliga. Viele Einheimische seien gekommen. Auch Nachbarn, Familie, Freundinnen und Freunde. Kim hat die Veranstaltung moderiert. Manche hätten Tränen in den Augen gehabt. Kims Mutter ist stolz auf ihre Tochter, weil sie der Welt sagt, es gibt keinen Grund zur Scham. Niemand muss sich wegen Depressionen verstecken. die Welt ein wenig wärmer machen. Dafür kämpft Kim. Mach lieber nochmal gescheit. Ja, lieber nochmal von vorne. Der ist da. Ja, soll ich jetzt da den Bass mitmachen? Ja, mach das an der Stelle. Also überall oder gar nicht? Den und den spiele ich einfach, okay? Ja, aber du hast den weggelassen. Ja, ich weiß, hab's gemerkt. Für viele Schülerinnen und Schüler ist das Ende der Schulzeit eine Erleichterung oder gar eine Befreiung. 2015 hatte Kim das Abitur in der Tasche. Was dann? War der Druck danach so groß, dass deshalb die Depression bei ihr ausgelöst wurde? Ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen das einfach bedingt hat. Gerade noch meine Situation mit Aufnahmedruck, da einen Studienplatz zu bekommen. Die Musikaufnahmeprüfung, das ist ja der Klassiker, was man halt überall machen muss, wenn man Musik studieren möchte. Und die ist eben ja sehr umfangreich. Und da habe ich mich dementsprechend sehr viel und intensiv darauf vorbereitet. Und ich habe mir da schon selbst gut Druck gemacht. Also ich habe es geschafft. Ja, aber dann war die Depression schon da. Bevor Kim sich in Bremen ein WG-Zimmer suchen und ihr Studium beginnen konnte, ging sie erst einmal in eine psychosomatische Klinik. Es war wieder Sommer, also ich gehörte zu der Kategorie Sommerdepression. Und da bin ich dann in eine Klinik gekommen und da habe ich dann zum ersten Mal überhaupt eine Diagnose bekommen. Ich hatte erst ein Vorgespräch in der Klinik und ich glaube, eine Woche später wurde ich dann aufgenommen, weil ich da wirklich dann auch in Tränen ausgebrochen bin und es klar war, okay, es geht nicht weiter. Genau. Ja, es war so der erste Berührungspunkt mit der Auseinandersetzung, wo ich erstmal überhaupt nicht wusste, so was wollen die jetzt überhaupt von mir? Und ich habe auch immer dazu tendiert, mich besser darzustellen, als es mir ging, was auch so ein bisschen blöd war. Aber ja, irgendwann habe ich dann auch gemerkt, so okay, es geht nicht mehr anders. Und ich glaube, ein guter Therapeut merkt dann auch, was Fassade ist und was nicht. Sie fand Trost in der Klinik, weil es anderen Patientinnen und Patienten ähnlich ging wie ihr. Nach 6 Wochen war Kim wieder zu Hause. Es ging ihr aber immer noch schlecht. Den Umzug nach Bremen organisierten die Eltern. Doch bald verflog die Depression. Kim genoss die Zeit in Bremen, studierte dort 2 Jahre Mathematik und Musik auf Lehramt. Danach wollte sie eigentlich für ein Auslandssemester nach Montreal. Doch die Depression kam zurück, heftiger als zuvor. Und so von Woche zu Woche, obwohl es eigentlich schlimmer, obwohl es eigentlich nicht mehr schlimmer ging. Und dann war dann klar, okay, der nächste Klinikaufenthalt muss her, weil jetzt geht gar nichts mehr. Und jetzt ist mal richtig Pause, weil das mit dem Auslandssemester wird nichts. Und ja, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ich gehe jetzt damit um, ich akzeptiere das jetzt und ich will das jetzt alles mal richtig machen. Dieses Mal ging sie in eine psychiatrische Klinik. Für 4 Monate. Dort gab es auch die klassischen Klinikangebote, Therapien von Physiotherapie über Ergotherapie, psychotherapeutische Angebote. Und ja, ansonsten Zeit zur freien Verfügung, die dann eben irgendwie gefüllt wurde. Kim hätte gern mehr Angebote in der Klinik gehabt. Nicht nur auf die Psychotherapie, dachte ich auch am Anfang, das wäre wenig einmal die Woche, aber wenn man jemanden Gutes in der Hand hat, ist einmal die Woche völlig ausreichend, würde ich behaupten. Eher so das Ganze außenrum, Gruppenangebote und sonst was. Also das finde ich viel zu wenig. Nur das geht zu dem Klassikerspruch, den man dann zu hören bekommt, auch therapiefreie Zeit ist Therapie. Ja, wenn halt alles ausfällt oder die Finanzierung schief geht, dann wird das dem Patienten und Patientinnen erzählt. Lange wehrte sie sich, Antidepressiva einzunehmen. Kim nennt sie in unseren Gesprächen Psychopillen. Ich glaube, da hatte ich einfach so einen Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt ist mir alles egal, jetzt nehme ich sie. Klar ist mir irgendwann besser gegangen. Ob das dann an den Tabletten liegt, ob das an den Leuten liegt, an den Therapien liegt, das kann man nie so genau sagen. Aber auch denke so, ich will davon auch in den nächsten Jahren wieder wegkommen, weil Ja, wenn ich da keinen offensichtlichen Nutzen habe, weiß ich nicht, warum ich das machen sollte. Ich habe schon mit Leuten geredet, die gut eingestellt waren. Die haben eine Depression bekommen. Ja, ich glaube, eine gute Therapie, wenn das auch schwierig ist und auch ein längerer Prozess und das verlangt auch eine gute Mitarbeit, aber kann da einiges bewirken. Angekommen in der katholischen Kirche St. Paul im Badischen Bruchsaal. Zur Generalprobe des Gospelchors Lingenfeld mit etwa 40 bis 50 Sängerinnen und Sängern, darunter Kim. Kim hat das Musik- und Mathematikstudium in Bremen aufgegeben. Sie wohnt erst einmal wieder zu Hause. In einer psychiatrischen Klinik hatte sie inzwischen ein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Kim will nun Medizin studieren. Im Augenblick macht sie eine Ausbildung als Rettungssanitäterin. Ihr Ziel ist, Ärztin mit dem Schwerpunkt psychosomatische Medizin und Psychotherapie zu werden. Wichtig ist ihr, ihre Erfahrungen weiterzugeben. Deshalb ist Kim auch bei der Mut-Tour der Deutschen Depressionsliga mit dabei. Und zwar geht es darum, erstmal Öffentlichkeitsarbeit zu leisten zum Thema Depressionen, zu enttabuisieren und entstigmatisieren. Und das sieht eben so aus, dass immer 6 Leute auf 3 Tandems unterwegs sind und quasi durch ganz Deutschland radeln, in den verschiedensten Städten Pressetermine wahrnehmen. Ja, und dass einfach so viele Leute darunter leiden, dass ich da was tun muss und da einfach mein Bestes geben möchte, dass das Thema in die Öffentlichkeit kommt. Seit über 2 Jahren fühlt Kim sich gesund. Ob sie Angst vor dem nächsten Sommer habe? Vor der Sommerdepression, frage ich. Nein. Ich glaube, in dem Moment, wo ich Angst habe, mache ich schon was falsch. Und ich glaube, das habe ich letztens nochmal schon gut hingekriegt und das werde ich jetzt auch nochmal schaffen. Wenn ich sie aus dem tiefenpsychologischen Modell heraus verstehe und beantworte, ist Depression eng verknüpft mit Aggression. Ich bin in der Praxis von Lieselotte Hessberg, Kinder- und Jugendtherapeutin in Berlin-Karlshorst. Sie ist Vorstandsmitglied der Psychotherapeutenkammer in Berlin. Fachlich sprechen wir von Risikofaktoren und Schutzfaktoren. Und wir haben ein Modell, biopsychosoziales Modell, das besagt, jede psychische Störung entsteht aus einem Zusammentreffen von ungünstigen Faktoren aus allen 3 Bereichen, dem genetischen, dem innerpsychischen und der sozialen Umgebung. Spielt der Leistungsdruck in der Schule bei der Entstehung von Depressionen wirklich so eine große Rolle? Es gäbe keine Studien dazu, erzählt Lieselotte Hessberg, aber ihre Erfahrungen seien eindeutig. Ich finde es erschreckend, wie viele Abiturienten vor dem Abitur und nach dem Abitur zusammenbrechen. Das liegt meines Erachtens daran, dass sie über 2 Jahre, 3 Jahre nur auf dieses eine Ziel hingetrimmt werden. Und es wird ihnen vermittelt, und das ist leider ja auch die Realität, dass wenn der Abi-Durchschnitt nicht zwischen 1 und 2 liegt, ein Studium ihrer Wahl gar nicht mehr möglich ist. Und nichts ist schlimmer als in einem Alter, in dem man eigentlich das Gefühl haben müsste und als gesunder Mensch auch hat, wow, die Welt liegt vor mir, jetzt kann ich durchstarten, überall verschlossene Türen zu finden. Und da das nicht nur mit dem Abitur so ist, sondern eben auch mit dem mittleren Schulabschluss und für meine Wahrnehmung in der Praxis allein in den letzten 5 Jahren die Zunahme von Klausuren und Tests, die in der Schule geschrieben werden, ist enorm. Eine erfundene Geschichte, doch nah an der Realität. Emil ist 15. Seine Freunde wissen nicht wirklich, wie es ihm geht. Er kriegt seinen Alltag geregelt, redet wenig, geht seinen Weg. Plötzlich setzt Emil seinem Leben ein Ende. Mit dem Strick. Radikal, ohne großes Aufheben. Es sind die Jungs, die sich dann suizidieren und alle sind völlig überrascht und haben das nicht gemerkt. Während die Mädchen viel, viel drüber reden, dadurch natürlich auch ein Hilfesystem aktivieren und die suizidalen Handlungen sind oft als Alarm zu verstehen. Wann ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, die Behandlung von der Psychotherapiepraxis in eine Klinik zu verlegen? Dazu muss man ganz radikal aufräumen mit der Annahme, dass in der Klinik intensivere Therapie stattfinden würde. Bei der Personalausstattung, die Kliniken haben, geht das nicht. Was die Klinikanweisung vor allem bedeutet, ist eine Herausnahme aus dem normalen Kontext. Also wir fangen mal am Punkt Null an. Das bewirkt oft eine Veränderung. Nennen wir sie Lilith. Sie will nicht aufstehen, reagiert nicht, stellt sich taub. Was macht es denn für Angehörige so schwer, wenn ein Familienmitglied unter Depressionen leidet? Dieses Hineingezogenwerden. Okay, dann stelle ich dir den Wecker. Okay, wenn du jetzt nicht aufstehst, dann komme ich in 10 Minuten nochmal. Mensch, eigentlich muss ich jetzt selber weg, aber ich komme doch nochmal in 10 Minuten. Das glaube ich, also das Erleben, dass man so schwer helfen kann. Denn, also das ist ähnlich wie bei der Sucht, wir können nicht für den anderen aufhören zu trinken. Und wir können nicht für den anderen aus dem Bett steigen. Und das ist ein Gefühl der Hilflosigkeit, mit dem wir konfrontiert sind. Und das ist in unserer Leistungsgesellschaft ein extrem unangenehmes Gefühl, das wir auch nicht mehr so gut kennen. Ich bin mit Christoph unterwegs. Wir werden das Wochenende miteinander in Mainz verbringen. Sag mal, Christoph, wo sind wir hier eigentlich? Hier sind wir ziemlich zentral, in der Altstadt, bisschen weg vom Fasnachtsbrunnen und Schillerplatz, vielleicht ganz berühmt ist durch die Fasnacht hier. Ja, und wir gehen jetzt hoch auf den sogenannten Kestrich, das ist eigentlich so der Ursprung von Mainz, der römische Ursprung. Und jetzt müssen wir erstmal den Berg hoch und dann die Treppen. Man hat viele Studenten, aber es ist jetzt keine klassische Studentenstadt, weil man ja doch irgendwie über 200.000 Einwohner hat, ein bisschen unter 40.000 Studenten. Es gibt den Wochenmarkt, der ist ja auch irgendwie berühmt. Da gibt es dann auch das Marktfrühstück und da gibt es dann dieses berühmte Weckwurst und Woi. Also Fleischwurst ist hier ganz groß innen und natürlich Wein und dann trinken die Leute da ihren Wein am Vormittag hier. Christoph ist bald 23. Er ist kräftig, trägt langes Haar, mal grün, mal pink gefärbt. Und er ist ein Genießer. Den Kaffee mahlt er frisch, bevor er ihn aufbrüht. Er kocht und backt gern. Christophs CO2-Fußabdruck tut der Welt gut. Er will keinen Führerschein machen und in den Urlaub ist er auch noch nie geflogen. Ich bin generell nicht so der Urlaubsmensch. Und wenn, dann reicht es mir, in der näheren Umgebung eigentlich zu bleiben. Vor fast 5 Jahren zog er zum Physikstudium von Bremen nach Mainz. Ja, hier zum Beispiel mit dem Park und dem Brunnen finde ich eigentlich ziemlich schön. Hier war ich das erste Mal in der Klinik, in dem Gebäude hier. Wollen wir mal ganz kurz ranlaufen? Rangucken. Reingucken geht nicht. Das sind so geschlossene Therapiegruppen, wo halt keine anderen rein sollen. Selbst Besucher, also selbst Angehörige, Freunde sollen da nicht rein, sondern man geht da mit den Besuchern raus. Die psychosomatische Station des Mainzer Uniklinikums. Ja, also ich persönlich war nicht so ganz so zufrieden. Vielleicht war es auch nicht ganz der richtige Ansatz für mich. Ja, also es gab zu wenig Personal, das ist klar. Ja, die Ärzte waren zum Teil halt sehr unerfahren, was man ihnen ja nicht anlasten kann. Aber man hat nicht das Gefühl, dass dann so richtig die Unterstützung dahinter da war. Es gab halt sozusagen für spezielle Sachen, was weiß ich, so Gestaltungstherapien, gab es halt dann einen Therapeuten, wenn der halt krank war oder Urlaub hatte, ist es halt ausgefallen. Also es gab kein Vertretungssystem oder so. Und Gruppentherapien sind oft gekürzt worden, weil zu wenig da waren oder so. Und wir gehen stundenlang spazieren, frühstücken in einem kleinen Altstadtcafé, schauen abends das deutsche Fußballpokalfinale in der Kneipe, sitzen am Rhein und lassen uns von der Sonne verwöhnen. Dabei und dazwischen erzählt mir Christoph sein Leben. Für mich heißt das eben, dass so ein bisschen das Leben aus einem rausgesaugt wird oder das, was einen eigentlich zum Menschen macht. Also ich kann zum Beispiel in Depressionen nicht weinen. Für viele ist vielleicht so denken, man weint die ganze Zeit, aber nein, ich kann nicht weinen, selbst wenn ich es gerne würde. Ich spüre eigentlich gar keine Emotionen mehr. Keine Freude, aber auch keine Trauer, keine Wut, gar nichts. Es sind keine Gedanken, es sind keine Gefühle. Man ist wie so eine Hülle nur. Christoph wäre gern häufiger mitten im Geschehen, aber er weiß nicht so recht, wie das geht, das Dabeisein. Ich war immer sehr, vielleicht besonders sehr eigen, also definitiv anders als die anderen. Ich war also sicherlich von Anfang an eher ein bisschen zurückgezogener, nicht so sehr im Kontakt mit den anderen. Ich konnte mich eigentlich relativ gut mit mir selbst beschäftigen und habe das auch relativ viel gemacht. Ich glaube, gerade als kleines Kind war ich schon ja eigentlich eher an Sachen interessiert, für die sich vielleicht Erwachsene interessieren oder so. Im Kindergarten, was zum Beispiel ganz lustig ist, war ich dann so, natürlich nicht ernst, aber so ein bisschen irgendwie so gemacht, irgendwie der Sekretär der Kindergärtnerin oder so. Das ist so, glaube ich, eine ganz klassische Sache, die das so zeigt. Das war halt dann irgendwie eher die Welt, in der ich war. Christoph musste damit klarkommen, dass er schon in der Grundschule ausgegrenzt wurde. Manchmal, weil er anders war. Weil ich ängstlich war oder eben nicht so mitgemacht habe oder in früheren Jahren auch. Einfach weil ich vielleicht ganz gut in der Schule war. Das ist ja auch immer ein Grund, warum man dann gehänselt wird oder so. Ich habe viel Nachhilfe, also auch unentgeltlich gegeben. Das war so ein Weg, den ich versucht habe, um Kontakt zu knüpfen, was auch ganz gut funktioniert hat. Doch ich hatte schon immer Freundschaften. Ich habe nur manchmal das Gefühl gehabt, ja, vielleicht so ein bisschen ausgenutzt zu werden oder so. Das war schon ein Gefühl, das ich dabei hatte. Manchmal laufen wir eine Weile schweigend nebeneinander her. Jeder geht dann seinen Gedanken nach. Wir suchen Ruhe im Park, unterhalten uns über Geräusche, Klänge, über den Reiz, die Welt akustisch wahrzunehmen. Ich habe sogar auch schon mal in einem Urlaub auch ein Aufnahmegerät statt eines Fotoapparats mitgenommen und irgendwie so Bäche und Natur, das war im Schwarzwald, aufgenommen, anstatt fotografiert. Wir sind ja mehr fokussiert auf das Visuelle. Um das manchmal wegzunehmen, da gibt es mehr Spielraum, mehr Freiraum dann. So ein Foto sagt mehr, aber damit hat man auch weniger Spielraum selbst im Kopf. Da kriegt man schon fast alles vorgeliefert. Und bei Geräuschen, glaube ich, weniger. Jedes Jahr erkranken 5 Millionen Menschen in Deutschland an einer Depression. Christoph ist einer unter vielen. Ich glaube, die Frage stellt sich fast jeder. Also die stelle ich mir natürlich, auch wenn ich weiß, dass sie nichts bringt. Aber natürlich ist diese Frage, warum gerade ich? Wenn man halt rausguckt und sich denkt, warum hat der das jetzt nicht und ich habe das? Und es hat immer zwei Sachen. Zum einen, ja, ich fühle mich ungerecht behandelt und manchmal ist dann aber auch, naja, du hast es halt auch verdient. Warum soll das ein Mensch verdient haben? Weiß nicht, weil er vielleicht schlecht ist. Aber du bist doch nicht schlecht. Ja, da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Ich bin eben wertlos. Das ist einfach so eine Empfindung, die man hat. Und dann kommt eben auch diese Empfindung, ich habe es ja eigentlich gar nicht besser verdient. Man hat dann vielleicht auch Dinge, wo man tatsächlich mal was falsch gemacht hat, was eigentlich nichts Großes ist, was jeder macht, aber auf einmal ist das für einen ganz groß und ganz schlimm, was man verbrochen hat und unverzeihlich, und aus dem Grund hat man jetzt die Depression manchmal. Seine Eltern seien verunsichert gewesen, als die Depression ausbrach, erzählt Christoph, aber sie blieben immer an seiner Seite. Es sei ja auch nicht so einfach, wenn das einzige Kind plötzlich in seelische Not gerät. Christoph argumentiert, erklärt, versteht. Es fällt ihm schwer, ein ungutes Gefühl zu äußern, ohne es danach wieder ein wenig zurückzunehmen. Streit würde er schlecht aushalten, meint er. Christoph erinnert sich noch gut an die ersten beunruhigenden Anzeichen der Krankheit. Es war gegen Ende seiner Schulzeit in Bremen. Ich habe begonnen, so Zwangsgedanken zu bekommen. Ich habe, während ich im Straßenverkehr war oder so, Angst gehabt, dass ich einen Unfall verursacht habe und anderen dadurch geschadet habe. Und diese Gedanken haben mich dann danach nicht mehr losgelassen. Also zum Beispiel, wenn ich mit dem Fahrrad zurück von der Schule gefahren bin. Und das ging dann so weit, dass ich zum Teil die Strecke nochmal abgelaufen bin, quasi um zu kontrollieren, dass nichts passiert ist. Während des Studiums fühlte er sich niedergeschlagen. Er ging zu Therapeutinnen und Psychiatern. Überall musste Christoph lange warten, bis er überhaupt einen Termin bekam. Es gibt einfach zu wenige, findet er. Und wenn man einen Termin bekommt, haben sie zu wenig Zeit. Für mich wäre wirklich wichtig gewesen, mehr zu sagen. Was machen wir hier eigentlich? Was bedeutet dieses Krankheitsbild? Was kann man da machen? Und dann so ein bisschen gemeinsam bespricht, wie geht man jetzt zusammen vor? Man hat ja oft so eine Geschichte an Diagnosen über diese 3 Jahre, wo es insgesamt 5, 6 verschiedene Diagnosen eigentlich ständig, mal die war. Zuerst eine Angststörung diagnostiziert, ganz am Anfang. Dann kam die Depression dazu, eben als schwere depressive Episode. In der ersten Klinik kam dann so eine sogenannte selbstunsicher vermeidende Persönlichkeitsstörung dazu. Und dann ging das so ein bisschen weiter und zum Schluss ist jetzt eben die Diagnose, dass ich eine bipolare Störung habe. Bipolare Störungen oder manisch-depressive Erkrankungen zeichnen sich durch ausgeprägte Schwankungen im Antrieb, im Denken und in der Stimmungslage einer Person aus. Christoph kann sich in der Diagnose wiederfinden. Zuerst ging er in die psychosomatische, später in die psychiatrische Klinik. Mehrmals. Ich denke, man hat so das Gefühl, man gehört nicht so oft dazu, aber vielleicht gehört man öfter dazu, als man das eigentlich im Gefühl hat. Und man hat auch das Gefühl, man ist irgendwie sozial unbedarft. Und es wurde mir zum Beispiel in dieser Klinik auch wieder gespiegelt, weil man natürlich dann in den Gruppentherapien sagt, was so seine Probleme sind. Und dann sagt ein anderer, ich sehe das aber gar nicht so, du bist doch hier total normal, du integrierst dich und bekommst auf einmal das Gegenteil wieder gespiegelt. Aber sie kommen nicht so ganz bei mir an innen drin. Christoph wohnt im Studentenwohnheim. Vor einiger Zeit wollte er mit Freunden zusammen in einer WG leben. Es war aussichtslos, in Mainz eine Wohnung zu finden. Sehr schade, sagt er. Es wäre auch ein Schritt gegen das Alleinleben gewesen. Seit Jahren nimmt er Antidepressiva. Doch die Wirkung, meint er, könnte bei ihm besser sein. Man kann eigentlich schon relativ gut medikamentös was machen, aber es funktioniert halt nicht immer. Also das, was man noch hatte bei dieser depressiven Episode, die halt eben einmalig sein kann, das ist jetzt hier klar, das ist hier nicht so, sondern es ist eine chronische Erkrankung, die einen dann das Leben lang begleiten wird. Es hat jetzt nicht verhindert, dass ich erneut in eine Depression abrutsche. In dem Fall versuchen wir ein neues Medikament gegen die Depression zusätzlich zu vergeben. Zum Teil werden Medikamente gewechselt oder eben Dosis angepasst. Sowas wird gemacht. Als ich Christoph in Mainz treffe, ist er ständig müde. Er schläft täglich 12 bis 14 Stunden, erzählt er. Eine Nebenwirkung der Medikamente. Und es falle ihm überhaupt schwer, aufzustehen. Manchmal kommen auch ganz konkrete Suizidgedanken bei ihm hoch. Einmal hat er sich selbst zu seinem eigenen Schutz in die geschlossene Abteilung der psychiatrischen Klinik eingewiesen. Die Gedanken sind auch oft, dann haben die anderen endlich Ruhe von mir. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt bei mir und ich glaube auch bei vielen, dass man eben denkt, man erspart damit den Angehörigen was. Man ist nur eine Last für sie, nur eine Belastung und das wird dann weniger, die ist dann weg, wenn man selbst weg ist. Also konkret zu wissen, was würde ich machen und manchmal auch irgendwie kurz davor steht wirklich, es eben zu tun. Also ich weiß in dem Moment halt wo, wann, wie. Was hält dich zurück? Das ist jetzt wirklich skurril. Das sind tatsächlich auch die anderen, was ja eigentlich schwierig ist, weil wenn man ja eigentlich denkt, für die anderen wäre es besser. Aber das ist auch ein Stück was ich mir, glaube ich, antrainiert habe, dass ich mir in solchen Momenten halt wirklich vor Augen rufe. Das will ich den anderen nicht antun. Den Schmerz, die Trauer, die sie damit zu ertragen haben. Und das andere ist für mich persönlich ist irgendwie so eine Religion, mein Glaube an Gott, der mir eben sagt, du hast das Leben ein Stück weit als Geschenk bekommen, das solltest du nicht so wegschmeißen. das sind die Gründe, die mich davon abhalten. Kann man da mal reingehen? Ja, ja, klar. Also ich denke, wenn nicht heute früher dicht ist. Nein. Kann sein, dass die Tür schon zu ist. Nö. Dann. Ja, da sind die roten Briefkästen. Da muss man dann die Übungsblätter, die man jede Woche bearbeiten muss, einwerfen. Dort vorne stehen sie, damit sie dann korrigiert werden. Das muss man eben dann in den Vorlesungen hier machen. Man muss sozusagen Hausaufgaben machen, die aufschreiben, einwerfen, die werden dann kontrolliert und dann muss man auch so die Hälfte der Punkte erreichen, damit man dann eine Klausur schreiben darf. Wir machen einen Spaziergang auf dem Campus, wo Christoph seinen Alltag verbringt. Den Bachelor in Physik hat er gerade hinter sich gebracht, obwohl er sich höchstens 3 Stunden am Tag aufs Lernen konzentrieren kann. Nun will er den Master machen. Dissertation, Habilitation, die wissenschaftliche Karriere war eigentlich sein Ziel. Es war auch ganz lange mein Plan und mein Ziel, aber ich muss halt sagen, wenn ich eben Einschränkungen habe, dann ist es halt schwierig, in diesem sehr leistungsorientierten Bereich mitzuhalten. Man muss vielleicht das machen, was geht, aber das ist nicht so einfach, wie man es sagt. Als mich Christoph Monate später besucht, spielt er mir seine elektronischen Kompositionen auf dem PC vor. Musik sei ihm wichtig, erzählt er mir bei einem Spaziergang. Ich mache viel Musik, mache elektronische Musik und ja, auch Sounddesign. Also ich arbeite auch mit Klängen sozusagen und versuche, Klänge zu erzeugen und viel zu hören. Und deswegen kann ich das total nachempfinden, dass das ja sowas Besonderes ist und deswegen höre ich auch auf solche Sachen selbst. Die Schiffe, die haben alle Namen. Und das ist die Karlsruhe, wenn ich es richtig lesen kann. Oh, das war so geil früher immer als Kind, wenn wir dann hier waren und am See und im Wasser gespielt haben. Und dann kam ein Schiff. Boah, jetzt kommen die Wellen. Geil. Oh, das war so toll. Da rasten die Kinder immer komplett aus. Das ist so schön. Wellen, ein Schiff. Amelia, die anders heißt, und ich treffen uns mehrmals. In ihrer Wohnung, in meinem Büro, zuerst in einem Café am Prenzlauer Berg. Sie wirkt offen, verspielt, lacht viel. Mittlerweile ist sie von Berlin wieder in ihre Heimat gezogen, an den Bodensee. Da sitzen wir nun am Ufer im Sand, neben dem Kiosk, in dem sie arbeitet. Amelia ist erkältet. Blauer Himmel, Sonnenschein, um uns herum Kinder, die baden. Wir trinken Cappuccino und schauen über den See, hinüber zu den Schweizer und Vorarlberger Alpen. So ein bisschen ambivalent auch, weil ich so eigentlich auch voll der offene, fröhliche Mensch bin und kommunikativ und voll der Sonnenschein und so gern mit Leuten unterwegs bin. Aber es gibt halt auch echt so krasse, dunkle Schattenseiten von mir und die kriegt halt dann fast niemand zu sehen. Da bleibe ich dann halt alleine, wenn das so ist. Es fühlt sich so versteckt an. Irgendwie so ein bisschen auch, als würde man so gar nicht existieren. Total verloren. Und total einsam, selbst wenn alles da ist. Selbst wenn man gar nicht einsam ist. Also, und das finde ich auch so das Fatale an der Depression, dass von außen betrachtet eigentlich alles gut ist. Oh mein Gott, du hast mehr als manch anderer. Ich habe einfach so viel Halt und Unterstützung von Menschen, von Freunden, von der Familie. Und das ist alles von außen betrachtet total gut und total reich. Und innerlich ist es aber einfach nur so, pff, wie irgendwie so so eine Staubwolke oder so. Irgendwas, das gerade so sich in Luft auflöst, plötzlich so weg ist. Das ist ganz, ganz, ganz merkwürdig. Als ich Amelia zum ersten Mal traf, erzählte sie mir, dass sie eine berühmte Schauspielerin werden möchte. Und ja, sie wisse, wie hart der Konkurrenzkampf in dem Metier sei. Also es ist natürlich auch so ein Seelending, was will irgendwie aus mir heraus und was ist meine Begabung. Und ich habe mir ja schon echt sehr hohe Ziele gesetzt, die auch okay sind, mit denen ich mich ja aber auch sehr unter Druck gesetzt habe. Und die Tage habe ich mir so gedacht, dann stehe ich halt irgendwie, vielleicht nicht den Rest meines Lebens, aber stehe ich halt einfach noch ein paar Jahre hier im Kiosk und verkaufe Kaffee. Und im Winter keine Ahnung was. Und Depression kommt ja aus dem Lateinischen deprimere, was unterdrücken heißt. Und das ist halt, weil irgendwann mal irgendetwas unterdrückt worden ist. Oder man halt einfach als Kind, als junger Mensch, als erwachsener Mensch in irgendeiner Situation nicht wahrgenommen, nicht gesehen wurde. Also und alleingelassen worden ist. Oh wow, ich kann zum Mond fliegen. Und ich gehe jetzt nach Berlin und mache die fette Schauspielkarriere. Und ich weiß auch, und das habe ich in Berlin jetzt auch festgestellt, wo ich die Zeit so viel mit mir allein war, dass ich mir einen wahnsinnigen Druck gemacht habe. Das ist mir vorher nicht bewusst gewesen. Und warum mache ich es? Das ist eigentlich so das Krasse, dieses Selbstwertgefühl, nicht vorhandene, sehr gering vorhandene, das zu kompensieren, um zu sagen, ja, ich bin auch dann nur was wert, wenn ich diese Karriere mache. So. Links müssen? Ne, rechts. Amelia zeigt mir all die Orte ihrer Kindheit in ihrem Heimatstädtchen. Schule, Bibliothek, das Haus ihrer Uroma. Genau, die Grossi, meine Uroma. Die ist 2008 verstorben, da war ich 15. Und dann bin ich immer vorbeigelaufen und bin hier vorne an der Hecke unter dem Baum stehen geblieben. Und dann habe ich gepfiffen und ihr Fenster war meistens auf. Und selbst wenn es zu war, hat sie mich gehört. Ist vom Frühstückstisch aufgestanden, der war hier vorne in der Ecke. War das Wohnzimmer, ist aufgestanden, hat das Fenster aufgemacht oder so ins Fenster ran. Und dann stand ich hier in der Ecke und dann mit ihr gequatscht. Amelia will wieder andocken, in ihrem Heimatort. Mit einem Freund hat sie eine Konzertreihe ins Leben gerufen, um Bands eine Chance zum Auftritt zu geben. Kultur am See, damit die jungen Leute nicht in die großen Städte abhauen. Hin und wieder ist Amelia auch noch in Berlin, um ihre Ausbildung als Theaterpädagogin zu beenden. Sie ist gerade gut gelaunt. Wir kichern und lachen auf unserem Gang durch den Ort. Wir hören uns im Winter wieder in Berlin. Wenn ich nicht aus meinem Bett rauskomme, lade ich dich ein. Dann darfst du bei einer akuten Phase dabei sein. So ist das mit der Depression. Komm nicht mehr raus. Hier ist das Rathaus. Und die katholische Kirche. Hallo. Das ist die Lena und der Nilay, meine Hausmitbewohner. Hallo. Wir gehen weiter zu ihrem Elternhaus. Hier bin ich früher auch geritten, auf der Trixie. Das war ein Shetland-Pony. So eine kleine, schwarze Giftnudel. Meine Mama, die muss immer noch so lachen, wenn sie dran denkt, wie das aussah, als ich auf ihr geritten bin, weil ich immer so duck, duck, duck, duck, duck, duck, weil die halt so kleine Beine hat und so schnell gelaufen ist. Und das hier ist mein Zuhause. Hier ist Amelia mit ihren 4 älteren Geschwistern groß geworden. Es sei ein offenes Haus gewesen, erzählt sie. Es war immer etwas los. Doch hier ging auch Amelias heile Welt zu Bruch. Ich war 14, als meine Eltern sich scheiden lassen haben. Und da war zu Hause ein ganz großes Chaos. Also ich meine, in der Pubertät braucht man eh noch mehr jemanden, der einen irgendwie hält in diesem Zustand oder diesem Erwachsenwerden, wo man sich irgendwie ausprobieren muss und sich selber findet und die Grenzen sucht und herausfindet, wer man selber ist. Jahrelang hat sie exzessiv getrunken, weil sie traurig war. Dabei ist sie häufig aggressiv geworden. Einmal schlug sie nach einem Konzertbesuch eine Fensterscheibe in der Tür ein. Mit Hilfe einer Verhaltenstherapie ging es langsam aufwärts. Amelia denkt nach. Macht Pausen beim Erzählen, holt Luft, will offen sprechen und dabei niemand verletzen. Schon gar nicht ihre Eltern. Ich habe so eine sehr, sehr schöne Erinnerung an meine Kindheit. Und ich habe aber halt, als ich 3 war, bevor ich in den Kindergarten gekommen bin, von meinen Eltern erfahren, dass mein Papa nicht mein leiblicher Papa ist. Sie ist dann halt schwanger mit mir zurück in die Familie gekommen und ich bin Gott sei Dank in dieser wunderbaren Familie aufgewachsen. Amelias Eltern haben ihr sehr früh erzählt, dass sie noch einen anderen Vater hat. Sie wollten nicht, dass sie es von anderen im Kindergarten erfährt. Im Bodenseeörtchen lässt sich wenig verheimlichen. Ich war da aber halt irgendwie noch viel zu klein, um das begreifen zu können. Ich hatte immer das Gefühl, es fehlt jemand. Also immer, wenn wir irgendwie alle zusammen waren, so beim Abendessen oder so, habe ich immer durchgezählt. Okay, wir sind wirklich 7, aber ich habe das Gefühl, es fehlt wer? Der leibliche Vater. Das heißt, da ist jemand, zu dem ich eigentlich gehöre oder der eigentlich irgendwie mein leiblicher Vater ist. Das ist irgendein Mensch, zu dem ich eine Beziehung habe und der ist aber nicht da. Und der interessiert sich nicht für mich. So, denke ich mal. Und das heißt so, ich bin nicht liebenswert. Obwohl mir dieses Gefühl nie gegeben wurde. Also mein Papa hat nie einen Unterschied zwischen mir und meinen Geschwistern gemacht. Meine Geschwister haben mich alle von Anfang an, die haben sich voll auf mich gefreut. Die haben mich voll geliebt, die lieben mich heute. Und auch meine Mama wollte mich haben. Zu viel Nähe könne sie nur schwer aushalten, erzählt sie. Die Angst vor Trennungen, das sei schon ihr Lebensthema. Ja, schon. Weil da so eine Bindungsangst auch irgendwie da ist. Also ich habe so viele auch nur kurzlebige Beziehungen oder Partnerschaften in den letzten Jahren gehabt. Ich habe mir das letztens mal aufgeschrieben. Ich habe die Namen von den Männern auf den Zettel geschrieben und dann auf den Boden gelegt und dachte mir so, Gottes Willen, diese Linie ist so lang. Hilfe. Ich habe mich echt schon von so vielen Dingen trennen müssen und Trennung erlebt. Familiär, Trennung zwischen meinen Eltern, Trennung vom Umfeld, vom Zuhause, als ich nach München bin, Trennung von Freunden, Trennung durch Tod und Trennung, weil ich gehe. Mit 17 schaffte Amelia den Realschulabschluss, aber zum Abitur hätte es nicht gereicht, erzählt sie. Sehr bewegte sie damals die Frage, wo soll ich wohnen? Bei der Mama? Beim Papa? Schließlich zog sie nach München zu ihrem Bruder. Und dann hat aber kurz vor den Sommerferien mein ältester Bruder, der damals nach München gezogen ist mit seiner damaligen Freundin und ein Zimmer noch frei hatte, der hat von einem Musiktheaterprojekt gehört, bei dem junge Erwachsene mitmachen können, um zu testen, ob der künstlerische Beruf was für sie ist. Und ich habe seit der Grundschule Theater gespielt und das halt voll geliebt. Und dann bin ich innerhalb von 1 Woche, 2 Wochen hat sich irgendwie rausgestellt, dass ich dann nach München gehe. Amelia wurde vom Musiktheaterprojekt angenommen und schloss die Ausbildung als Schauspielerin ab. Nachdem ich mit der Schauspielschule fertig war, hatte ich ein Engagement bei einem freien Projekt für einen Piloten für ein Inklusionstheater in München. Und mit ganz tollen Menschen haben wir ein Stück entwickelt und aufgeführt. Und das war aber auch unfassbar kräftezehrend. Und da war dann so ein Punkt, da kam ich dann in so eine körperliche Erschöpfung auch. Ich hatte plötzlich auch so einen dezenten Verfolgungswahn, dass ich mir so eine Panikattacke zu Hause in der Wohnung hatte und so ein Geräusch gehört hatte. Und ich mir eingebildet habe, da ist jemand in der Wohnung, der mich umbringen will irgendwie. Ich hatte nicht mehr richtig geschlafen. Meine Einschlafstörungen haben sich irgendwie zu Durchschlafstörungen entwickelt. Ich kann nicht mehr. Ich hatte dann halt zum Glück meine Schwester, die sich dann auch informiert hat und mir irgendwie Kliniken rausgesucht hat und ich einfach nur zu den Infogesprächen hin bin und dann auch super schnell eine Klinik gefunden habe in München. Da war ich dann in der Psychosomatik auf der Station 5N in der Gruppe für Depression, Burnout und Angststörung. Und da war ich dann für 10 Wochen. Amelia fühlte sich wohl in der Klinik. Sie musste nichts einkaufen, nicht abwaschen, sich um nichts kümmern. Neugierig war sie, interessiert, wollte zuerst alle Therapien, die angeboten wurden, mitmachen. Dann kam auch dort die Erschöpfung. Ich kann das so beschreiben, dass ich irgendwie in diesem Liegestuhl lag mit einer Decke auf mir drauf und rausgeguckt habe auf den Baum, der irgendwie davor stand und in den grauen Himmel und den Regen und nur da lag und geatmet habe und irgendwie meine Atmung im Bauch gespürt habe und das einfach alles war. So, keine Gedanken im Kopf, auch mal irgendwie keine Ängste und keine Sorgen. Einfach nur sein zu dürfen, einfach nur existieren zu dürfen, ohne diesen Druck, ohne diesen Perfektionismus. Amelia weiß, was sie nicht will. Schon in der Klinik hat sie die Entscheidung getroffen, ohne Antidepressiva zu leben. Ich habe nicht einmal irgendeine Tablette genommen. Ich wurde nicht medikamentös eingestuft. Fast alle anderen hatten, glaube ich, Medikamente. Ich habe, glaube ich, auch gesagt, dass ich keine will. Weil ich auch sehr so alternativ und homöopathisch erzogen wurde oder geprägt bin von meiner Mama. So Schulmedizin ist da eher so nicht so gewesen bei uns. Lieber so die Kügelchen. Ich möchte die Medikamente nicht per se schlecht reden, auf gar keinen Fall. Das ist gut, dass es die gibt. Die braucht es in gewissen Fällen. Aber in den meisten Fällen haben wir Menschen die Kraft halt einfach von Natur aus. Sie ist mutig. Meistens eine Powerfrau. Mit 26 Jahren hat sie schon einiges erlebt. Zog als 17-Jährige nach München, Jahre später nach Berlin. Ich mache seit 2017 eine Weiterbildung zur Theatertherapeutin. Und die ist berufsbegleitend aufgebaut, sind über 3 Jahre 16 Module. Und ich komme jetzt ins letzte Jahr und ich hatte, ich glaube vor 3 Wochen war es, ein Modul zum Krankheitsbild Depression, Angst und Zwang. Zum Beispiel ist dann die Anleitung, wir gehen alle durch den Raum und wir haben eher eine schlaffe Körperhaltung, wir sind eher in einer gesenkten Stimmung, der Blick geht nach unten, die Stimmung ist getrübt, wir haben nicht so Lust, gerade nach oben zu schauen oder die anderen Menschen um uns herum sind uns auch egal und wir folgen jetzt irgendwie mal so den Körperimpulsen und dann irgendwie läuft man so verlangsamt durch den Raum oder setzt sich hin oder legt sich hin. Und da hatte ich halt auch gemerkt, wie vertraut mir das ist. Wie unglaublich vertraut mir diese Schwere ist, dieses Langsame, dieser Tunnelblick, nichts vom Außen mitzukriegen, nicht wirklich das Gegenüber sehen zu wollen, nicht wirklich in Kontakt gehen zu wollen und einfach nur das Einkrümeln. Außenstehende denken sich dann halt mal, hey komm, ist ja nicht so schlimm und muss ja nicht traurig sein und reiß dich doch zusammen oder ja, wird schon wieder und so, ja. Am Bodensee ist Amelia geboren. Dort hat sie Glück erlebt und Unglück. Vielleicht musste sie zurückkehren, um die Schwere hinter der Fröhlichkeit zu verlieren, Heilung zu finden. Vielleicht. Ich bin seit gut 2 Monaten jetzt wieder hier und ich habe echt gemerkt, wie ich so einfach durchatmen kann und ja, voll, wie voll meine Seele beruhigt ist, wie ich sicher fühle. Nicht, dass ich mich irgendwie in Berlin unsicher gefühlt hätte, aber einfach so ein Netzwerk an Menschen und so ein Sozialleben zu haben, das vertraut ist, dass man sich nicht aufbauen muss, das ist schon viel wert. Es wird jeden Tag besser, ich werde jeden Tag irgendwie glücklicher und fahre auf meinem Klapprad zur Arbeit runter und wink irgendwie schon 3 Menschen, die ich kenne und das kleine Dorfleben, so das ist schon, hat was, hat ganz viel. Mama, ich kann nicht mehr. Wenn junge Menschen unter Depressionen leiden. Feature von Charlie Kowalczyk. Es sprach Thilo Werner. Technische Realisation Rudi Grosser und Sabine Kaufmann. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Glas und Thilo Guschers. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020.